Erzählung 03 auf der Galerie aus Ein Landarzt. Kleine Erzählungen von Franz Kafka für LibriVox.org. Gelesen von Frank. Wenn irgendeine hinfällige, lungensüchtige Kunstreiterin in der Manege auf schwankendem Pferd vor einem unermüdlichen Publikum vom peitschenschwingenden, erbarmungslosen Chef monatelang ohne Unterbrechung im Kreise rundum getrieben würde, auf dem Pferd schwirrend, Küsse werfend, in der Taille sich wiegend, und wenn dieses Spiel unter dem nichtsaussetzenden Brausen des Orchesters und der Ventilatoren in die immerfort weiter sich öffnende graue Zukunft sich fortsetze, begleitet vom vergehenden und neu anschwellenden Beifallklatschen der Hände, die eigentlich Dampfhämmer sind, vielleicht eilte dann ein junger Galeriebesucher die lange Treppe durch alle Ränge hinab, stürzte in die Menge, riefe das »Halt!« durch die Fanfaren des immer sich anpassenden Orchesters. Da es aber nicht so ist, eine schöne Dame, weiß und rot, hereinfliegt zwischen den Vorhängen, welche die stolzen Livrierten vor ihr öffnen, der Direktor, hingebungsvoll ihre Augen suchend, in Tierhaltung ihr entgegenatmet, vorsorglich sie auf den Apfelschimmel hebt, als wäre sie seine über alles geliebte Enkelin, die sich auf gefährliche Fahrt begibt, sich nicht entschließen kann, das Peitschenzeichen zu geben, schließlich in Selbstüberwindung es knallend gibt, neben dem Pferde mit offenem Munde einherläuft, die Sprünge der Reiterin scharfen Blickes verfolgt, ihre Kunstfertigkeit kaum begreifen kann, mit englischen Ausrufen zu warnen, versucht, die reifenhaltenden Reitknechte wütend zu peinlichster Achtsamkeit ermahnt, vor dem großen Salto Mortale das Orchester mit aufgehobenen Händen beschwört, es möge schweigen, schließlich die Kleine vom zitternden Pferde hebt, auf beide Backen küsst und keine Huldigung des Publikums für genügend erachtet, während sie selbst, von ihm gestützt, hoch auf den Fußspitzen, vom Staub umweht, mit ausgebreiteten Armen, zurückgelehnten Köpfchen, ihr Glück mit dem ganzen Zirkus teilen will. Da dies so ist, legt der Galeriebesucher das Gesicht auf die Brüstung und im Schlussmarsch wie in einem schweren Traum versinkend, weint er, ohne es zu wissen. Ende von Auf der Galerie. Diese Aufnahme ist in der Public Domain.